Sehr bald merkte ich, dass ich hier nichts zu suchen hatte, dem Schicksal dankend, dass es meine Mitarbeit verhinderte. Ich fühlte aber, dass ich die Pflicht hatte, alles zu sagen, was ich dachte, und die Fehler kritisieren musste, die immer ersichtlicher wurden. Ich schrieb gegen das sich aufdrängende Wirtschaftssystem. Dann wurde ich eingeladen, einen Vortrag zu halten über Nicolas Palacios in der Höheren Akademie für Nationale Sicherheit in Santiago, vor Admiralen, Generalen und Universitätsdozenten. Dort habe ich dasselbe gesagt, was ich hier schreibe. Diesen Vortrag ließ ich später in einer kleinen fotokopierten Broschüre zirkulieren, denn die Bücherzensur würde es mir niemals erlaubt haben, ihn zu veröffentlichen. Somit habe ich ein ruhiges Gewissen, was einige interne Nationalisten nicht sagen können, die jede Diktatur unterstützen, die sich als antimarxistisch ausgibt und uneingeschränkten Gebrauch der nationalen Flagge und der Nationalhymne macht. Sie, die keinerlei Anteil daran hatten, was hier in den letzten 10 Jahren getan wurde, werden die geschichtlichen Fehler auf sich nehmen müssen und angeklagt werden. Denn es ist die Losung des Marxismus, automatisch von den antimarxistischen Demokraten wiederholt, jedwede Militärdiktatur auf der Erde und sogar im Kosmos im Science-Fiction-Film als faschistisch und narzisstisch anzuprangern und zu ignorieren und zu vergessen versucht, dass der Faschismus und mehr noch der Nazismus philosophische, soziale und wirtschaftliche Auffassungen waren, gänzlich verschieden von der marxistischen und kapitalistischen, weil sie für die sozialen Probleme weltweite Lösungen anstrebten. Selbst der Ausdruck Nationalsozialismus, nationaler Sozialismus, weder international noch jüdisch, zeigt eine andere Herkunft und Richtung an, auf keinen Fall eine kapitalistische. Auch sollte der Ausdruck national nicht zum Irrtum verleiten und mit jenem oberflächlichen, gefühlsmäßigen, rührseligen, ohne größeren Inhalt verwechselt werden. Der deutsche Narzissmus und der Faschismus waren etwas ganz anderes als das, was man sich von den lange andauernden Militärdiktaturen vorstellen kann, die die ethnischen Konglomerate charakterisieren, in denen das farbige Element im Mestizentum vorherrscht, wie in Mittel- und Südamerika, im gelben Asien und im schwarzen Afrika, wie auch in einem sizilianisierten Argentinien. Diese 10 Jahre chilenischer militärischer Regierung sind einzig in der westlichen Welt. In Spanien hielt Franco seine Militärs in den Kasernen. Das war vielleicht dem Einfluss des Faschismus und des Narzissmus in ihren besten Zeiten zu verdanken, die philosophische und zivilisatorische Bewegungen waren. Sagen wir, des zivilen Krieges, nicht des militärischen. Doch hier in Chile hat das Phänomen einen absoluten Charakter, einen totalen, beinahe hätte ich totalitär geschrieben, wenn ich nicht so großen Respekt vor diesem Ausdruck hätte. Das Militär hat alles für sich beansprucht, die Ministerien, Direktorate, Botschaften, Unterstaatssekretariate, und dies, was vorübergehend für ein paar Jahre sein sollte, hat sich in einen Dauerzustand verwandelt, ohne dass der Militarist darum ein Zivilist geworden wäre, seinen Geist und seinen Sinn durch die Technokratie der Kaserne kurzhaltend. Der Klassenkampf, wenn es ihn gegeben hat, wurde durch einen Kampf zweier gegensätzlicher Mentalitäten ersetzt, mit der Unterdrückung der zivilen Wesensart. Wie ein Ölfleck, wie ein dunkles Wasser, wie ein Schatten, haben die Heere den gesamten Raum von der Kordillere bis zum Meer beansprucht. Der westgotische befreiende Geist, die freie Wahl der Männerbünde, der Gefolgschaft, auch des Quinche, des Longo, des Toki, sind unterdrückt und entweiht worden. Man hat nur eine Reihe bartloser Jünglinge anerkannt, vom Ausland mit absoluten Vollmachten ausgestattet, die eingesetzt wurden, um eine Art liberaler Wirtschaftstyrannei zu errichten. Es gilt der Widerspruch. Hiermit berühren wir die Mitte, den empfindlichsten Punkt dieses ganzen außergewöhnlichen Phänomens, das in Chile geschehen und das dazu dient, uns von Neuem in eine weltliche, planetarische Perspektive zu bringen. Im Herzen des großen Planes und der Verschwörung der Söhne Zions. Der Jude Milton Friedman und Chile. Wegen der angeborenen Gestaltung seiner psychischen Struktur gehorcht ein Militär demjenigen, der über ihm in der Pyramide der hierarchischen Organisation steht. Und der oben auf dem Gipfel steht, der letzte, einzige, weil er jenes unsichtbaren Führers der Kriegerorden entbehren muss, der ihn mit einem weiter Jenseits, mit dem großen geistigen Meister verbindet, muss einem zivilen Präsidenten oder einem König gehorchen, die, weil sie einer auseinandergenommenen und liberal-rationalen Welt des dunkelsten Zeitalters, des eisernen, des Kali-Zeitalters angehören, am besten wissen, wie sie sich in der Katastrophe zu helfen haben. Nun gut, wenn der Zivilist dort nicht mehr als Präsident vorhanden ist, im Falle Chiles, ist der höchste Militärchef verwaist. Er hat niemanden, zu dem er im Lande gehen könnte, um Befehle entgegenzunehmen. Er kann seinen Untergebenen Befehle erteilen, er muss sie aber von einem anderen erhalten. So stehen die Dinge. Chile hat die Führung von außen annehmen müssen, die in der Wirtschaftsführung am sichtbarsten ist. Es geschah zu Zeiten der Regierung von Eduardo Frei, als ein Vertrag zwischen der Universität Chile und derjenigen von Chicago in den Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde. Auf diese Weise, als die Militärs an die Macht kamen, fanden sie hier perfekt organisierte junge Wissenschaftler vor, die vom Opus Dei und seinen Artgenossen, den sogenannten Genossenschaftlern, unterstützt wurden. Die unschuldigen Promovierten aus Chicago erreichten sehr bald eine allumfassende Macht, die die gesamte Wirtschaft des Landes kontrollierte, die Ministerien der Wirtschaft und der Finanzen sowie der Zentralbank. Die Chicago Boys, wie sie genannt wurden, diktierten sogar die von den Gewerkschaften zu verfolgende Politik und versuchten auch die Erziehung durch den Opus Dei und Schönstatt zu kontrollieren. Das Währungs- und Verbrauchersystem wurde bis in die letzte Konsequenz durchgeführt, ein Ding der Unmöglichkeit in einem anderen Land, das keine diktatorische und zentralisierte Regierung hat. Wir können sagen, dass das System mit dem Schwert aufrechterhalten wurde, bis die letzten und unausweichlichen Ergebnisse erreicht waren, die Zerstörung der Landwirtschaft und der gerade beginnenden Industrie eines sich anstrengenden Chile, der letzten Reserven eines Traditionalismus. Was war anderes zu erwarten? Es hätte genügt, die Warnungen von Nicolas Palacios gelesen zu haben und zu erinnern, stets auf die Namen der Autoren zu achten, deren Lehre man anzuwenden gedenkt, und außerdem die Protokolle der Weisen von Zion zu lesen. Israel würde auf seinem Gebiet niemals das Währungssystem eines Milton Friedman anwenden. Dieses ist nur für den Gebrauch der Goyim, für deren Vernichtung gedacht. Warum aber in Chile, in diesem kleinen Land? Wir haben bereits viele Seiten über den Plan zur Zerstörung des Amerika der weißen Götter geschrieben. Immer wird die Zerstörung eines traditionalen Landes versucht, wobei weder seine Größe noch seine Lage etwas bedeuten. Außerdem hatte Chile diese von innen herausgefordert, wie Ortega y Gasset gesagt haben würde, des Prozesses seiner biologischen und genetischen Involution wegen. Die Mikroben der Zersetzung würden unweigerlich alleine kommen. Alles Geschehene hatte einen reinen symbolischen Charakter, wie wir schon sagten, und auf jeden Fall würde es als unausweichlich erscheinen, mit Allende oder ohne ihn. Nur der Zauber der Riesen hätte dies verhindern können. Doch wir sind nur wenige, die noch an dieses Wunder glauben. Durch den Monetarismus und der freien Wechselkurs hörte jede Kontrolle durch den Staat auf. Der Wucher und das internationale Bankwesen herrschen vor. Reklame fördert den gewaltigen Verbrauch, schafft künstlichen Bedarf, ohne den hauptsächlichsten befriedigen zu können. Jede Art unnötiger und luxuriöser Artikel zusätzlich zu dem orientalischen Trödelkram kommen ins Land, das sich verschulden muss, um diese Produkte importieren und verbrauchen zu können. Für die einheimische Produktion wird keinerlei Schutz errichtet, sodass die ausländische Ware unter vorteilhaften Bedingungen konkurrieren kann, aus dem einfachen Grunde, weil fast alles subventioniert wird. So wird die Industrie und die traditionelle Landwirtschaft sehr bald vernichtet und das Land hängt sogar mit der Lieferung von Milch und Butter vom Ausland ab, das hoch konkurrenzfähig ist. Bei einer internationalen Krise ist es vollkommen wehrlos.